Ja, der Ort sehen. Ich danke dir für deinen Anruf. Tschüss. So, sag mal, bist du noch da? Der Spandauer, ist das ein Knicker? Ich wollte, weiß ich auch nicht, was ich wollte. Ich würde jetzt, glaube ich, mal gerne mit einer Frauenstimme telefonieren. Und weil es jetzt fast ja nicht so aussieht, als ob jetzt hier in den 8 Leitungen eine Frauenstimme dabei wäre, führe ich mir die musikalisch zu Gemüte. Ist ja nicht nur Stereo Total eine super Band mit einer schönen französischen Stimme, sondern es gibt ja auch schon längere Zeit die Stars, die Serge Gainsbourg covern. Auch eine schöne Musik. Alors j'entends murmurer tous tes bracelets, jolis bracelets, à tes pieds se balance Coula Café, que j'aime ta couleur café. C'est quand même fou l'effet. Vom halbautomatischen Anrufbeantworter weiß, der ist toll, toll. 0331 721 39 32. Hey Gott, na, du bist echt geil. 0331 721 39 32, das ist der halbautomatische Anrufbeantworter zu erreichen. Dem könnt ihr kleine Glücke im großen Alltag kurz schildern und wir hören uns jetzt dann als Zusammenschnitt am Beginn der nächsten, also irgendwann am Beginn der nächsten Sendung in der nächsten Woche gemeinsam an und sind ehrfürchtig, zu welchen intellektuellen Leistungen sich Hörer dieser Sendung mühsam in so einer Doppellutzbewegung emporschrauben können. Und jetzt gnadenlos dürfen nur noch Frauen reden. Hallo? Hallo? Ja, Frauen sind schneller. Tag? Ja, hi, Spandau hier. Tschüss, Spandau. So, Tag, wer da? Hallo, hier ist Anne. Tag, Anne. Na? Na? Ich dachte, ich ruf dich mal an, weil... Das ist super, das ist total nett. Ja, wegen der Quote und so. Ja, richtig. Anne, du wirst doch jetzt aber als kleines Glück im großen Alltag nicht unbedingt Kinderlächeln sagen. Wie bitte? Du wirst doch jetzt hoffentlich als kleines Glück im großen Alltag nicht Kinderlächeln sagen. Nicht Kinderlächeln sein? Sagen. Wieso sagen? Na, weil ich immer den Verdacht habe, dass all die guten Seelen, wenn man die fragt, was denn ein kleines Glück ist im tristen grauen Alltag, dass sie dann sagen, ach, das Lächeln eines Kindes. Nein, war. Mein Glück ist mein Umzug. Dein Glück ist dein Umzug? Ja, ich ziehe jetzt um und deswegen bin ich noch wach, weil ich jetzt gerade Kisten einpacke. Und mein Radio SKR 700, das rauscht so doll, dann dachte ich, da rufe ich mal an, dann kriege ich was von der Sendung mit. Ich rauscht nicht nur das Radio, sondern die Leitung an sich. Aber Anne? Ja? Es geht doch so um ganz kleine alltägliche Glücke. Du kannst doch nicht jeden Tag umziehen, wenn dir mal nicht so ist. Ja, das ist richtig. Aber hast du dir das überlegt? Das wird doch teuer, Anne. Ja, das stimmt, aber ich freue mich auch, wenn mir Leute Briefe schreiben oder ich mal... Anne, jetzt sei nicht so wahllos. Oder ich jetzt auch mal Radio mal anrufen darf. Was? Ein fieser, böser Alltag. Und dann, jetzt stell dir mal den fiesen, bösen Alltag vor. Ja. Wie er so Tag für Tag an dir vorüberzieht. Beobachte ihn genau. Und dann such mal so die kleinen Glitzersternchen in diesem bösen, grauen, tristen, kalten, teilweise Bodennebel und überfrierende Nässe. In diesem Alltag. Die Glitzersternchen. Na, zum Beispiel, wenn ich jemanden treffe, den ich schon lange nicht mehr gesehen habe und wo mir die Bekanntschaft auch angenehm ist. Das ist doch nett, oder? Anne, bist du eine Pädagogin? Nicht was. Ja? Nee, ich bin beschäftigungslos. Aber was bist du eigentlich? Ich war bis vor kurzem noch Abiturientin, also bis vor letztem Jahr und seitdem so gar nichts quasi. Aber Anne, wie soll denn dein Leben weitergehen? Ja, das frage ich mich auch regelmäßig, aber ich nehme an, dass ich dann anfangen werde zu studieren. Anne, wer soll deine Antwort darauf wissen, wie dein Leben war, auf die Frage, wie dein Leben weitergehen soll? Naja, du wahrscheinlich nicht, nehme ich mal an, aber... Ich meine, ich hätte sie vielleicht, aber ich würde sie dir auch nicht verraten. Das würdest du mir nicht verraten. Nee, Anne, das musst du doch selber wissen. Ja, das ist ja an sich auch richtig. Anne, hast du dir danach gar keine Gedanken drüber gemacht? Doch, ich mache mir regelmäßig... Verlässt du dich nur auf alte Bekannte, die du lange nicht gesehen hast und dass ab und an mal Briefe bei dir im Kasten stecken Nein, und das aber im Umzug bevorsteht? Mein Lebensweg ist ja auch nicht mein Alltag, der bei mir vorbeistreift, sondern den muss ich mal über demnächst entscheiden. Das stimmt, wir sind jetzt aber auf deinen Lebensweg gekommen. Ja, aber der hat nichts mit dem Alltagsglück zu tun. Nee, das stimmt, ist aber trotzdem eine spannende Frage. Ja, na, wie schon gesagt. Gibt es denn so Sachen, gegen die du dich schon entschieden hast? Wie bitte? Ob es denn so Sachen gibt, gegen die du dich entschieden hast? Ja. Wogegen denn? Gegen. Also, fast alles. Was bleibt denn da noch so übrig? Ja, mein persönlicher Weg eben, den ich demnächst beschreiten werde oder schon beschreite. Und wie sieht der aus? Ich werde am 1. April anfangen zu studieren. Also es wird doch eher ein steiniger, dorniger Pfad? Ja, aber... Auf dem du die Höhen der Wissenschaft erklimmen willst? Tja, das wird sich zeigen. Also, was willst du denn studieren, Anne? Wie man Peptide faltet? Was? Was du studieren willst? Dreimal darfst du... Ich meine, kannst du jetzt mal raten. Wenn du gerne redest. Ich rate nicht gerne. Ist ja doof, wa? Ja, ist doof, schade. Ja, sag ich doch. Ach, das könnte so eine schöne Ratesendung sein. Ja, genau. Willst du Tierärztin werden? Nee, ich hasse... Feuerwehrfrau? Auch ganz schön falsch. Kosmonautin? Wollte ich früher mal werden. Siehst du? Hat aber nicht geklappt. Jetzt habe ich aber schon dreimal erraten, eh mal fast richtig, jetzt musst du aber auch selber verraten. Gut, war, ich werde Bekleidungsdesign studieren. Ach, na, da hätte ich doch aber drauf kommen müssen. Komisch eigentlich. Wieso ein Bekleidungsdesign? Na, ich denke, man sollte ruhig die Sachen studieren, wo man denkt, dass man so ganz viel drauf hat. Ach, und so anziehen ist dein Ein und Allem? Ist es nicht. Also das war ja auch das Schwierige bei mir. Hin und wieder ausziehen, ne? Unter anderem. Ho, ho, ho, ho. Aber das kann man eben nicht studieren bis jetzt, wa? Was? Ausziehen. Kann man nicht studieren. Ja, muss man aber auch nicht, wenn man es raus hat, oder? Ja, na deswegen studiere ich lieber das Anziehen. Weil ein Ausziehen nicht angeboten wird. Ach so, ich dachte, weil du es raus hast. Weil was? Weil du irgendwie schon drauf hast, das Ausziehen. Ja, na, aber man kann ja auch Sachen... Gab's denn da schon so Kritiken zu deiner Art und Weise, dich auszuziehen? Bis jetzt noch nicht, wa? Nee? Nee, weil ich ziehe mich auch, sagen wir mal, in 80% der Fälle alleine aus und außer meiner Katze könnte mich auch niemand groß kritisieren. Ja. Und aber früher hat doch sicher die Mutti gesagt, nun mach doch mal hin. Ja, hat sie. Siehst du, ihr habt doch aber Kritik am Ausziehen. Aber ändert sich ja auch so im Leben, gerade von der Kindheit auf bis zur Jugend. So, dass du jetzt von alleine schon immer hinmachst. Genau. Gut, Anne. Ja, ne? Dann bleib so, wie du bist. Ist ja auch einer der scheußlichsten Wünsche, oder? Durchaus. Da sagte Herr K. ja immer, oh, und erbleichte. Wie? Du kannst mir ja noch einen nützlichen Tipp hinterher schmeißen, wa? Noch einen glücklichen Tipp? Nützlichen. Denn was? Nützlichen? Mhm. Mach nicht mal so schnell beim Ausziehen. Mach ich doch gar nicht. Sag halt nur. Nützlich ist er, der Tipp. Tschüss, Anne. Ciao. So, Kinder, der halbautomatische Anrufbeantworter, er steht da beschäftigungslos rum. Nee, jetzt hat er zu tun. Macht nichts, bombardiert ihn mal mit euren Anrufen, ärgert den, der soll arbeiten für sein Geld, der kriegt sein Geld so und so, ob er was macht oder ob er nichts macht. Und das ist ungerecht. Darum, ich weiß, die Jugend ist auch missgünstig, darum ruft ihn an. 0331 für Potsdam, 721 39 32. Tag, wer bist denn du? Ja, Nico. Nico? Jo. Nico heißt zwar eine ganz großartige Sängerin, über die du gerade einen wunderbaren Film gibt, aber du bist weder die Nico, noch bist du überhaupt weiblich. In der Tat. Nico, und das ist traurig im Moment. Ja, tut mir leid. Weil im Moment sind... Ja. Ich nehme an, du schämst dich jetzt dafür, ein Mann zu sein. Jetzt so. Du widerst dich richtig an. Du ekelst dich wahrscheinlich vor dir selbst. Okay. Wir haben jetzt hier einen jungen männlichen Hörer, der sich auf Aufforderung hin auch wunderbar vor sich selbst ekeln kann. Ekel dich nochmal, Nico. Reich. Oh, ich hab schon. Vielen Dank. Tschüss. So, hier nochmal eine Frauenstimme. Hallo? Oh, okay, eine Frauenstimme. Tut mir leid, da eine Frauenstimme? Hallo? Ja, keine Stimme ist auch keine Frauenstimme. Tag? Ja? Hallo? Ich höre euch. Ja, ich höre dich auch. Schön. Ja, ich bin sogar weiblich. Und zwar, ich rufe sie von dem Mann, der eben... Sag mal ganz ehrlich, bist du echt weiblich? Ja, echt. Hier der Antifaschist. Und zwar wollte ich nochmal seine Nummer sagen, weil das Mädel soll dann hier anrufen. Sag mal, bist du nicht vielleicht selber die mit der Sonnenbrille, die Haare so hat und die Haarfarbe wie er und die Jacke so lang ungefähr und so groß also, ist? Also, pass mal auf. 4234580. Ah, nur mit dir so anrufen. Soll ich nochmal erst zum Mitschreiben sagen? Ja, meinetwegen. Ihr trittet da möglicherweise in der Lawine los. Der liegt in der Ecke. Völlig fertig, weil du ihn einfach rausgeschmissen hast. Ach. Ja, echt? Mensch, mal. Dabei ist er doch aber gestählt im Kampf, oder? Deine große Liebe. Icke? Nein, Mann. Ach Gott, mit Sachen wird man hier als im Radio konfrontiert. Also sag jetzt nochmal die Nummer. Ich möchte aber nicht die Liebe von dem sein. Könnt ihr dem das noch ausreden vielleicht? Ja. Ich glaube, das wird sowieso nicht mit uns. Naja. Er ist einfach ein zu anderer Charakter. Also. Oder? Sei doch mal ehrlich, er ist doch ein völlig anderer Charakter, oder? Ja, doch. Ja? Der ist doch immer so stürmisch und aufbrausend. Nö. Ja, wie die Jugend so ist. Wie Obergeriet Bier oder weiß jetzt gar nicht, ob das stimmt. Also, soll ich lieber nochmal die Nummer sagen? Ja, beschreib ihn vielleicht mal, dass ich die junge Frau mit Sonnenbrille, die hat ja offensichtlich nicht viel gesehen, ungefähre Vorstellung von ihm hat. Also, lange Haare bis hier, schulterlange dunkle Haare. Und sie hat ihn gesehen, hat auch immer so auf ihn gezeigt. Ja, und hat er auch so nette Grübchen? Ja. Ja, und wenn er lacht, so nette, süße Lachfalten um die Augen rum? Ja, echt? Ja. Stimmt, hat er, oder? Ja, hat er. Ja? Ja. Und aber auch so muskulöse Oberarme? Ja, total. Oder? Ja, ja. Und aber auch so sinnliche Hände? Auch. Ja, echt? Ja, echt. Ein total. Antifaschist, wie er im Buche steht? Ja, richtig. Richtig voll zum Verknallen sofort? Ja, total. Wie alt ist er denn? 14. Aber Geld hat er keins, oder? Doch, ganz viel. Nee, glaube ich nicht. Doch. Oh, dann ist er aber kein guter Antifaschist. Sein Vater hatte totale Geld. Ach ja, ehrlich? Ja. Ist richtig eine gute Partie? Ja, aber... Der Vater ist ein Fabrikbesitzer? Nee, aber ich... Aber da sind doch die Generationskonflikte... Der ist Direktor an der Schule. Oh. Da sind doch aber die Generationskonflikte vorprogrammiert, oder? Was? Der liegt doch bestimmt... Der ist doch voll im Krieg mit seinem Alten, oder nicht? Doch, ist er auch. Na, siehste. Aber trotzdem hat er Geld. Der wird doch enterbt. Nö. Naja, nee, gut, aber wer mit einem 14-Jährigen durchbrennen will und das Leben nochmal ganz von vorne anfangen... Ja, dann sag ich... Der soll anrufen, welche Nummer, ja? Also, 4234580 in Berlin, 030. In Berlin. Und wenn man Glück hat, geht erstmal der Fadi ran. Nee, der pennt schon. Okay, ich danke dir. Er ist Ronny. Ronny. Ja, ey, also Ronald. Zärtliche Hände und dann so ein Name. Da ist doch kein Halt mehr. Ich danke dir für den Anruf. Tschüss. Okay, tschüss. So, Tag. Hallo, guten Abend. Aber nicht mit mir, Tag. Hallo. Hallo? Ich grüße Jan. Oh, jung und zögerlich. Tag, wer bist denn du da? Hallo Kuttner, hier ist Stefan. Ich wollte mal auch fragen, ob ich meine Telefonnummer... Also danach, geh mal ans Telefon und wenn du meine Nummer nicht hast, dann 11 00 538. Hallo? Hallo. Ja. Ja. Nur ich ja voll überfahren. Also sollen wir mal die Nummer ansagen? Nee. Tschüss. Hallo? Hallo? Hallo? Nee, auch keine Frau. Heinz! Ja? Mann, oh Mann, ich hab ja so Werbung für dich gemacht in der letzten Sendung. Ja, ich wollte jetzt mal meine ganzen Telefonnummern abholen hier. Was wolltest du abholen? Ja, die ganzen Telefonnummern. Ach so. Ja? Ach, direkt verschäuselt in der Zwischenzeit schon wieder. Ach. Beziehungsweise vielleicht, man kennt die ja vom Radio selber, ihn nutzt. Nee, also jetzt hab ich mir echt die ganzen, ich dachte, jetzt hole ich mir so ab, aber... Ehrlich? Ja, ja, sicher, deswegen ruhig an. Aber Heinz, habe ich deine Sache tapfer vertreten? Ja. Ja. Ah ja, hast dir Mühe gegeben. Und schauen dich Frauen auf der Straße jetzt schon immer ein bisschen anders an? Ist mir noch nicht aufgefallen bisher. Ist dir noch nicht aufgefallen? Nee. Ach, weil du so schüchtern bist, weil du den Blick immer auf die Erde geheftet hast. Richtig, daran mag's liegen. Außerdem, weil du auch immer diesen kleinen Häufchen nur ausweichen willst. Heinz, du musst auch andere Gedanken in deinen Kopf lassen, als Hundescheiße, die auf der Straße rumliegt. Ja. Ja. Dann mache ich da grundsätzlich was falsch, glaube ich, in meinem Leben. Augen hoch. Einen frischmutigen Blick in die Zukunft geworfen. Und den jungen Damen mit ins Gesicht starren, ja? Ja, ja. Mhm. In die Augen. In die Augen. Ich dachte immer auf die Nasenwurzel. Na, da verunsichert man sie ja nur, so gemein. Und wer will als junge Frau schon gleich vom Anfang an durch Heinz verunsichert werden? Da sind die sicher sowieso völlig von vornherein extrem unsicher, so einer Lichtgestalt zu begegnen. So, so. Naja, das ist mir, wie gesagt, nicht so aufgefallen. Naja, weil du mal runterguckst. Ja, eben, ich werde mich ändern. Mann, Heinz, wie kriegen wir deinen Blick hoch? Hm. Weiß ich auch nicht. Einfach so mit so einer, es gibt doch so Leute, die haben so eine Halsverrenkung oder was das ist. Und die rennen dann mit so einer schicken Halskrause rum. Richtig. So ein braunes Teil. Und was ja auch immer klasse ist, wenn das Hunde... Besonders klasse ist das im Hochsommer, stell ich mir vor, so im August. Ja, nee, aber auch Hunde, die eine Kopfverletzung haben. Kennst du das? Ja, die haben immer so einen super Trichter, oder? Das ist aber, damit die sich am Ohr kratzen. Dass die sich da nicht kratzen, darum. Ja, ja. Eben. Ja. Wir hatten ja auch mal einen Hund. Also ich habe ihn nicht mehr, aber ja. Ich denke auch, dass das klasse aussehen müsste. Mich wundert überhaupt, dass das durch die Techno-Generation überhaupt noch ja nicht entdeckt ist, als potenzielles auffälliges Kleidungsstück. Ja, diese Hunde Anti-Ohrkratz. Ja. Nee, Hals. Ja, nachdem sie schon den Signalwärtern ihre Jacken weggenommen haben. Stimmt, die so. Und der BSR. Ja, und auch die ganze Leichtathletik-Riege um ihre Adidas-Jacken erleichtert. Könnte man ja auch alles kombinieren. Stimmt. Ja. Kann man jetzt nur sagen, liebe junge Techno-Freaks, stürmt die zoologischen Zoohandlungen. Ja, ja. So, Heinz, wolltest du jetzt wegen einer kleinen Freude anrufen? Wegen so einem Glückssternchen in deinem Leben? Na, ich könnte jetzt kontern mit einer schönen Tasse Mango-Tee. Ja, die hält einen am Leben, wa? Ja, das ist so ein richtiges... Glücksgefühl. Ja, da entsteht dann immer eine Insel der Seligkeit. Genau, gerade so diese Jahreszeit. In Untertassengröße. Richtig. Mm. Nee, aber was ich sagen wollte, das ist ganz komisch. Also diese spontanen Glücksgefühle, die sind manchmal so, dass man gar nicht genau weiß, warum eigentlich. Also mir geht das zumindest so. Ich gehe irgendwo lang und habe dann irgendwo voll das Bedürfnis, so aus mir rauszulachen. Und dann weiß ich aber, ich komme da ziemlich blöd immer vor, weil ich immer gar nicht weiß, warum eigentlich. Aber dann habe ich immer das Gefühl so, jetzt bist du aber glücklich gewesen. So ganz kurz ist das immer. Ach, wie oft passiert denn dir das so? Also einmal am Tag mindestens. Echt? Ja, das ist ganz komisch. Ach, Heinz, ich beneide dich ja so. Ich gehe mal irgendwo lang und weiß aber gar nicht, was los ist eigentlich. Also irgendwie ganz komisch. Und dann, deswegen fällt es mir auch schwer, das irgendwie in Worte zu fassen, was das für ein Gefühl ist. Das ist ganz seltsam. Und du weißt echt nicht, woher das kommt? Nee. Einfach, dass du jetzt in so einer grundglücklichen Situation dich befindest? Ja, generell weiß ich noch gar nicht mal, ob ich meine Situation jetzt als so grundglücklich bezeichnen würde, aber so manchmal überkommt es mich dann eben. Und ich könntest du denn jetzt... Obwohl es auch ein bisschen blöd ist, wenn man gerade mal, sag ich mal, man sitzt in der Straßenbahn und fängt doch einmal so an zu lachen. Ja, das macht ja doch eher einen blöden Eindruck. Och, dadurch, dass das immer alle denken, macht das keiner. Insofern kann man ja das ja nicht mehr einschätzen, ob das einen blöden Eindruck machen würde, wenn einer auf immer glücklich loslachen würde in der Straßenbahn. Habe ich noch nicht erlebt. Nee. Na, du machst das ja auch nicht, oder? Nee, wenn dann nur so, wenn ich so irgendwo lang gehe, wo dann mir so keiner direkt, weil ich ja auch immer den Blick auf den Boden geheftet habe, wie wir schon festgestellt haben. Aber Heinz, sagt das dann sowieso keiner. Wenn du das machst, in welcher Straßenbahnlinie würdest du das am ehesten machen? Oh, sagen wir mal, da kommen 3 in Betracht. 26, 27, 28. Und zu welchen Tageszeiten? sagen wir mal eher so, also generell erstmal mittwochs. Ja. Ja. Und dann so gegen Nachmittag. Mittwoch gegen Nachmittag 26, 27, 28. Richtig. Die Straßenbahnlinien benutzen und darauf. Wenn da einer sitzt, der laut losdacht und so ein Hunderhalsband um hat. Ja. Und so eine BSR-Jacke. Und penetrant nach Mangotee riecht. Super. Heinz, so ein Lachen musste sein, wie es eben war. Das ist total ansteckend. Ach, sofort ein Glückssternchen in meiner ansonsten eher von Unglück getrübten und gefalteten Peptidseele. Ich habe irgendwie gehört, du bist heute nicht gut gelaunt. Ja. Man merkt mir das nicht an, oder? Ich musste meiner Gestände schämen, dass ich nicht die gesamte Sendung verfolgt habe. Das macht nichts. So, ich habe es am Anfang mitbekommen und jetzt habe ich vor einer Viertelstunde nochmal eingeschaltet. Ja. Ja. Na, ich bin ein großer Charakterlosigkeitsdarsteller. So? Wie äußert sich denn dieses Unbehagen? Wie sich äußert? Ja, ja. In der Sendung durch Aggressivität, Arroganz und Abgedrehtheit. Mhm. Dann müsstest du mir jetzt eigentlich jetzt rausschmeißen. Und ein bisschen beknackt im Kopf. Und im Alltag durch traurige, sorgenvolle, feuchte Blicke. Ah, also genau das Gegenteil. Ja, genau das Gegenteil. Nee, kann ich ja nicht, kann ich den Leuten ja nicht zumuten. Oh, ich glaube, da fällt es dir nicht so auf, wenn man so traurige Blicke hat. Ehrlich? Ja, ja. Ja, bei mir ist es himmelschreiend und elend, was mir aus mir Sicht spricht. Ja, wie gesagt, ideal zum Straßenbahn fahren. Ideal zum Straßenbahn? Gerade 27, kann ich das empfehlen. Meinst du ein bisschen Unglück verteilen? Ja, doch. Oder dass wir einen Wettbewerb machen? Ob ich stärker unglücklich bin, als du glücklich lachen kannst? Da müssen wir uns mal so einen gemeinsamen Straßenbahnwagen aussuchen. Ja. Und dann so, in so. Und dann jeder an ein Ende und genau. Ich kick wie Vieh unglücklich und du lachst dein perlendstes Glück zusammen. Genau. Und von Station zu Station machen. Ja, machen wir immer ein stimmungsbildmäßig abstimmen. Ja, so Strichlisten. Strichlisten. Genau. Heinz, das machen wir. Gott, das zweite Glückssternchen in meiner Seele, Heinz, ich danke dir sehr für deinen Anruf. Ja, bitte, obwohl ich keine Frau war. Stimmt. Ja. Aber es gibt so Männer, die haben es einfach raus. Oh, danke. Und wir sind so ein Stück weit, sind wir alle eine Frau, oder? So? Sagt jedenfalls Wiglaf Droste. Ja, ist mir nicht aufgefallen. In 40 Phrasen um die Welt. Stimmt, ja. Da kommen großartige Sätze. Ein Stück weit bin ich eine Frau. In der Branche saufen sie doch alle. Und ein gutes Bier braucht 7 Minuten. Tschüss, Heinz. Okay, schönen Abend noch. Tschüss. Hey, Kinder, macht Radio laut. Tokotronic. Tokotronic. Und wer Tokotronic liebt, muss... Mensch, jetzt hört hier aber auf. Wer Tokotronic liebt, muss Blumenfeld klasse finden. Blumenfelds erste Platte von ungefähr 92, 93, irgendwie sowas, ich Maschine. Och schick, hört heute keiner mehr oder hört man immer ja nicht im Radio, das ist ungerecht und darum habe ich es hier gespielt. Tach, wer bist denn du? Hi, hier ist Christiane. Hi Christiane, könntest du mal mit einer tollen weiblichen Stimme, weil das glaube ich auch viele junge männliche Anrufer animiert, die Nummer vom halbautomatischen Anrufbeantworter sagen? Wenn ich so wüsste, gerne. Soll ich sie dir leise vorsagen? Mhm. 0331. Für Potsdam. Was? Für Potsdam. Für Potsdam? Ja, also nochmal 0331. Nochmal. Susanne, hast du heute Abend eigentlich schon was vor? Mm. Wie wird er noch mit ich muss leider eigentlich schon nicht. Tässchen Kaffee, wo wir zu dir hin zu funktionieren. 0331. 0331 für Potsdam. Sag mal, willst du die alle verrückt machen? Ja, ja. Christiane, sag doch einfach, dass sag doch mal, da bist du dann zu erreichen. Ja, da freut sich der Anruf zu erreichen. Sag mal nochmal. Aber nicht, da bin ich dann zu erreichen, sondern so wie du eben 0331 gesagt hast. Da bin ich dann zu erreichen. Ich glaube, ich rufe dann 7 zu 1. 7 zu 1? 39, 32. Mann, gut, na, red ein bisschen lauter. Ich verstehe dich nicht. Aber das heißt, ihr redet ein bisschen lauter. Mann, ey, du machst richtig voll die Stimmung kaputt. No. Jetzt wehte eben ein kalter Hauch durchs Zimmer und mein Seelenkerzchen flackerte. Und okay. Wir beinahe ausgegangen. Okay, nochmal 0331 für Potsdam. 721. 721. 3932. 3932. Da könnte dann die tolle Christiane erreichen. Da könnt ihr dann die tolle Christiane erreichen. Christiane! Mhm. Wie machen wir das, Kurtner? Ja? Okay. Immer wenn bei mir ein Auto vorbeistellt fährt, wo zum Beispiel hinten Molly drauf steht, dann bin ich gleich glücklich und sprachlos. Mhm. Und um dir jetzt den Umkehrschluss zu ermöglichen, deine Stimme, Christiane, macht mich sprachlos. Kurtner? Ja? Deine macht mich auch sprachlos. Echt? Ja, rat mal, warum ich deinen Radiosender höre. Warum? Nur um dich zu hören. Sag's nochmal, Christian, ich hab's nicht verstanden, die Leitung ist so schlecht. Gut, na, nur um dich zu hören. Echt? Ja. Weil das auch von der Stimme her irgendwie, weil da so Wärme rüberkommt, Zärtlichkeit. Auf alle Fälle. Weil man merkt, da sitzt irgendwie ein Mann, der zwar eine raue Schale hat, aber innen so kuschelweich und aprilfrisch sein muss. Auf alle Fälle. Gut, na, weißt du was, ich muss danach mein T-Shirt ausbringen. Mir ist so heiß. Oder ich muss die Heizung runterstellen. Christi, ich würde dir gerne antworten und sagen, dass ich, aber ich... Ich sitze inzwischen schon mit freiem Oberkörper hier. Du kannst ja nicht vorstellen, was sich hier auf meinem Körper abspielt. Oh, gut, ne? An den unmöglichsten Stellen treten Schweißperlen raus. Kleine Schweißperlen. Mhm. Und ich überlege jetzt, ob ich sie nicht auf einen Faden ziehen sollte und hinten ein kleines Knötchen und einen kleinen herzförmigen goldenen Verschluss anbringen und dir schicken. Ja? Gerne. Eine wunderbare, matt glänzende, richtig so tiefe Schweißperlenkette. Ich wohne nicht in Spandau, ich wohne in der Köln. Christiane, was machen wir mit diesem angebrochenen Abend heute noch? Ich weiß nicht, gut, na, steig ins Auto und komm nach der Köln. Die Nacht ist verflucht lang, Christiane. Oh ja. Ich muss so aufstehen. Leeres Bett kann so verflucht kalt sein. Oh ja. Ja, aber im Moment ist mir ziemlich warm. Ja, mir auch. Aber wie soll das weitergehen? Christiane? Ja. Christiane? Ja. Ein Problem. Mhm. Was machen wir mit dem Penner, der da hinten immer rumkichert? Den schmeiß ich gleich raus. Ey, lacht er immer so widersetzig, wenn du deine tolle Stimme da erschallen lässt? Naja, manchmal nicht. Manchmal ist er auch sprachlos. Hey, Christiane, wie ist der überhaupt drin gekommen? Wie ist der überhaupt in deine Wohnung reingekommen? Der muss da extrem falsche Tatsachen vorgespiegelt haben. Ja, weißt du überhaupt, warum ich anrufe, Kuttner? Nee, warum? Kotzt mich total an. Der Mann, der klaut mir laufend meine Decke. Echt? Ja. Ey, wenn ich was bin ich ein Deckengeber. Oh ja. Es gibt nichts Schöneres für mich, als ohne Decke im Bett zu liegen und zu frieren, während die Angebetete voll eingekuschelt ist. Mhm. Ach man, das ist ein total großes Problem. Ey, Christiane, ich glaube, wir sind voll füreinander geschaffen. Ey, wisst du, woran ich das merke? Woran? An den Vibrations. Oh. Ah, die stimmen total. Mhm. Das ist, glaube ich, auch irgendwie die Chemie. Ja. Ah, wäre Fernsehen zu zweit nicht viel schöner? Auf alle Fälle. Aber es geht nur durchs Radio. Ja. Christiane. Ja. Sofort richtig eine Flutwelle des Schweißes ergoss ich eben über meine Stirn. Mhm. Ja, Mann, ey. Gut, na, ich muss mal rasch meinen Wischmopp holen. Ich muss meine Pfütze vor mir aufbauen. Kann das nicht der Vogel da machen? Dass der sich jetzt mal einen blauen Kittel überwirft und ein Eimerchen holt und einen Scheuerlappen? Der ist so faul, Kuttner. Echt? Mhm. Musst du vorhin schon zweimal Zitronentee holen, also vorher in die Küche zu gehen. Zitronentee? Mhm. Dann ist es nicht Heinz. Heinz erkennt man am Mangotee, aber Heinz ist ja auch extrem nett. Heinz, ja, der war echt sympathisch. Welche Straßenbahn benutzt er? 26, 27, 28. Das ist Pech, ich fahre nur mit der Straßenbahn 6. Wann denn? Richtung Hohenschönhausen. Wann denn? Oh, heute zum Beispiel war ich wieder in Hohenschönhausen. Was machst du denn in Hohenschönhausen? Meine Eltern besuchen. Ach. Oh. Und du bist selber nach Neukölln ausgewandert? Jo. Hat dich da der Mann vielleicht verschleppt, entführt, gefesselt, geknebelt? Kann man fast so sagen. Und hält dich da eingesperrt und lässt dich genau, nicht raus? Ja. Und du wartest jetzt auf den Befreier? Ja. Ganz genau. Wie groß ist denn der? Der ist 1,80. Oh, echt? Mhm. Und wie schwer? Oh, weiß ich nicht. Und hat er so fiese, große Hände, dass wenn der eine Faust macht, dass vorne so richtig wehtunend die Knöchel rausstehen? Ja, nicht so wie der Antifaschist, aber so ähnlich. Aber 1,80? Das ist ja in der Regel relativ viel Hand vorhanden, oder? Ja, der ist Koch, muss man vorsichtig sein. Der ist Koch? Ja. Auch so ein gefrorener Spinatspalter, oder? Das hat er doch raus, oder? Das macht er alles mit dem Wald. Ja, klar. Und reiner Muskelkraft. Mhm. Das heißt, ich müsste listig sein. Oh ja. Nacht auf den späten Abend, ey. Oh Mann, Kutner. Oh Mann, Christiane. Besonders viel schöner als der Boden. Vielleicht sollten wir das dann doch verschieben, wenn er mal auf Dienstreise ist. Oh, das ist schwer. Echt? Mhm. Hat der hat eine immobile Küche, wa? Die sich immer am selben Fleck befindet. Genau. Und er befindet sich auch am selben Fleck. Ja. Dann, wenn er in der Küche ist. Wann ist denn der eigentlich immer in der Küche? Naja, kann man sagen, jeden Tag ab 14 Uhr bis, ja, Mitternacht. Ach so, dass aber die Vormittage unsere sein könnten. Ja, aber, ja. Ja? So bis 15 Uhr. Und wir richtig schön rumdallern könnten und übermütig sein. Mhm. Und in Cafés rumlungern. Mhm. Und du den jungen Männern, ich den jungen Frauen hinterher pfeifen. Mhm. Und wir uns dann so schelmisch die Ellbogen in die Hüfte stoßen würden und kichern. Ja, klar. Weil wir beide wissen, die sind nicht gemeint, sondern unser Lebensglück sitzt neben mir. Genau. Christiane. Mai Kutner, bist du Teurerin. Ja, bin ich außerdem auch noch. Ich bin nicht nur attraktiv, nett, zärtlich, klug, schön, toll, begabt, sondern auch noch tolerant. Jo. So, Christiane. Okay, Kutner. Na dann bis morgen Vormittag. Ist nicht so laut, sonst verschöpft er jetzt Verdacht, wenn du so lachst. Du musst jetzt ein bisschen mürrisch Tschüss sagen. Ach, so tun, als ob es nichts war. Und wenn er dich fragt, was ich gesagt habe, ach, nichts weiter, haben so. Der hat angerufen, der hat sich verwählt. Sag, der hat sich verwählt. Ja? Okay, mach ich. Gut. Ja, dass er nichts merkt. Ach, mein Kutner. Ja, na, ich möchte jetzt aber schlecht irgendwie so eine 1,80... Kochknöchel in meinem Gesicht haben. Wie groß bist du denn, Kutner? Naja, die einzige Chance wäre, dass er drüber hinwegschlägt. Aber darauf will ich mich nicht verlassen. Naja. Und ich will mich auch nicht auf meine Listigkeit verlassen müssen. Christiane? Jo. Alles wird gut. Ja, klar. Ja? Ja. Vertrau mir. Mach ich. Irgendwann werde ich auf einem weißen Pferd vor deiner Neuköllner Wohnung stehen. Wie hoch wohnst du? Dritte Etage. Arme Pferd. Aber du wirst überrascht sein und du wirst dich freuen und ich werde dich einfach so mit dem linken Arm hochreißen und wir werden davonpreschen. Auf alle Fälle. Ist der Fahrstuhl? Ist da ein Fahrstuhl? Nee, tut mir leid. Das ist alles arme Pferd. Naja, musst du durch. Ja, klar. Wa? Ja. Ich danke dir für deinen Anruf. Okay, mach's gut. Tschüss, Christiane. Tschüss. Bis morgen. Ciao. Tschüss. Hei, ob der wirklich nichts gemerkt hat? Warum? Du musst schon ein Depp sein, wenn er so anrufen lässt. Tag, wer bist denn du da? Eben nicht, wer bist denn du? Ja, hallo, hier ist Ole. Ole? Ole. Ole? Ja. Ist das ein Frauenname? Nee, das... ja, eigentlich nicht, nee. Hab ich mir zwar auch schon manchmal gedacht, aber... Willst du mit dem Männernamen jetzt bei mir Eindruck erwecken, dass du eine Frau bist? Da war ich doch sofort misstrauisch, wenn du zum Beispiel sagst, ja, hier ist Werner, aber ich bin eine Frau. Sollte ja heutzutage alles geben, oder? Du bist halt so einsilbig. Was bin ich heute? Einsilbig. Obwohl, nach so einem schönen Flirt, ne? Ja, naja, kannst ja denken, wo ich mit meinen Gedanken bin. In Neukölln, wie hübsch. In Neukölln? Ja. Mit einer Decke unterm Arm, um die loszuwerden. Damit die junge Frau sich nicht was wegholt. So. Ja, warten. Sag mal, ich hab ne Frage an dich. Ich weiß auch nicht. Warten. Bitte? Mann, ich hab schlechte Laune. Ja, nein, möchte ich gerne eine Frage stellen. Darüber kannst du nachdenken und dann vergisst du deine schlechte Laune. Ah, glaube ich nicht. Doch. So komplizierte Fragen gibt's ja nicht. Jedenfalls nicht für mich. Doch. Hey, das hat er wieder cool gesagt. Ziemlich. Ja. Wenn sich... Der König des Kreuzworträtsels sitzt hier am Radio. Macht euch keine Hoffnung. Wenn sich... Sehen über Licht definiert und Hören über Schall, worüber definiert sich dann Denken? Definiert sich denn Sehen über Licht? Ja, natürlich. Sehen definiert sich über die Existenz von Licht. Und was gehört noch dazu? Zum Sehen? Ja. Augen, aber das ist doch... Richtig. Das ist auf der einen Seite Licht, auf der anderen Seite Augen. Ja. Aber jetzt fangen wir mal im Denken mit der anderen Seite an. Ja, okay. Köpfchen. Gehört dazu, oder? Ja, aber man kann ja nicht sagen, dass sich Denken über die Existenz von Gedanken definiert. Das geht ja nicht, weil es ist ja... Nee, sag ja nicht. Das Sehen definiert sich ja auch nicht über die Existenz von Bildern. Ja, stimmt. Das ist ein interessanter Gedanke, ja. Siehst du? Ja. Du bringst da die Ebenen durcheinander. Auf der einen Seite Gehirn. Ja. Und auf der anderen Seite all die sinnlichen Sensationen, die wir so empfangen. Das Grummeln im Bauch, das sehende Auge, das hörende Ohr, die zartfühlende Hand, die wohlriechende Nase. Und du meinst... Einverstanden? Ja, okay. Und daraus werden dann Gedanken. Das ist ein interessanter Punkt, ja. Ja, die langsam sich hochköcheln und zu so abstrakten Gebilden wie... Radio werden. E ist gleich... Oh, frag mich nicht, ich weiß nicht. M mal C Quadrat, ne? X hoch 1 durch X. Ja. Stimmt das? Keine Ahnung, habe ich jetzt nicht vor meinem geistigen Auge. Weiß ich auch nicht. Irgend so was Ähnliches. Ja. Auf jeden Fall, weil hört sich auf jeden Fall schon mal schön an. Klingt nicht schlecht, wa? Ja. Dann wollen wir mal ruhig so was Wohlklingendes hier stehen lassen. Ja, genau. Hast du das mal wieder geschafft. Siehst du, ich habe immer noch schlechte Laune und du bist nachdenklich. Ist die Welt nicht ungerecht? Nö, eigentlich auch nicht. Ich bin lieber nachdenklich, als schlechte Laune zu haben, ehrlich gesagt. Ja, ich auch. Da stehst du nur mal im Regen, wa? Ja, echt? Scheiße! Ja. Ich danke dir für deinen Anruf. Jo, ciao. Der hat sehr wohl getan, meiner. Meiner. Das passt aber wieder, Mutter.